das ist das Ende. Du hast gewartet und gehofft auf diesen Tag. Der Pokal in deinen Händen ist schwer, doch du bist stark. Nur ums Ende Schrei geht bald vorbei und weicht den Schweigen. Der Lärm von heute wird nur noch Erinnerung sein. Werden dir die Hände reichen, die heute zu dir werden sie sich vor dir verneigen oder spucken sie dich an? Der Anfang vom Ende, bitter wie Gift und süß. In deinen Händen, der Apfel aus dem Paradies. Was wird geschehen, wenn alle gehen und dich verlassen? Noch tragen sie dich auf den Schultern und jubeln dir zu. Doch bald gehst du durch leere Gassen und findest keine Ruhe. Manche werden dich sogar hassen, im Innern weißt es auch du. Der Anfang vom Ende, bitter wie Gift und süß. In deinen Händen, der Apfel aus dem Paradies. Der Anfang vom Ende, bitter wie Gift.